ist okay. Ganz Deutschland meint, es ist okay. Es gibt dir keine Ghettos, heißt, es ist okay. Du scheißt auf diese Kids, das ist nicht okay. Er hat einen kleinen Raum mit grauen Wänden, sitzt meist allein auf der Couch, keiner zum Haus. Scheiße drauf, Frust steigt in ihm auf. Papa ging, da war zwei, die feige Sauerdin und Mama verlassen für eine weitere Frau. Tja, er hat eine Weile gebraucht, um diese Zeit zu verdauen. Doch langsam ballt sich seine kleine Hand zu einer steinernen Faust. Und Mama leidet ja auch. Drei Jobs, kein Bock, keine Zeit für eine Pause. Sie hat versucht, ihn in der Kita zu bekommen, doch nur Absagen bekommen, weil zu viel Scheißbewerbungen kommen. Scheiß drauf, also hängt er mit den Jungs beide einfach am Zaun. Man muss sich profilieren, geht aus Langeweile klauen. Die Träume verblassen wie aufsteigender Rauch, schnell ein paar Teile geraucht. Der Scheißrausch macht sie aggressiv, sie zeigen es auch. Wie jeden zweiten Tag bringen die Bullen nach Haus. Wie er tut, was er kann, nur scheinbar ist das nicht genug. Er hat ein Poster von Tupac an der Wand. Und manchmal starrt er stundenlang an. Er ballt seine Faust und die kleinen Finger zittern. Wie er tut, was er kann. Nur scheinbar ist das nicht genug. Er hat ein Poster von Tupac an der Wand. Und manchmal starrt er stundenlang an. Dann bildet er sich ein, das wäre ein Spiegel, dessen Stimme in der Schule läuft nix, er hat die Noten verkackt. Fragt sich sowieso, was das bringt. In der Klasse mit 30 Leuten, von denen keiner an eine Hochschule packt. Wenn's hochkommt, geht der nach der 9 mit deinem 4er Notenschnitt ab. Wer weiß nur zu gut. Ausbildung ist utopisch und das Geld kommt rein, indem man täglich neue Drogen abpackt. Trotzdem bleibt seine Kohle halt knapp, denn er hat nie genug. Wenn sich im Viertel schon nichts ändert, will er wenigstens am Benz fahren. Seine Kumpels holen ihn ab. Roadtrip in der Nacht durch eine verlorene Stadt. Seine Mama war wach und hat sich Sorgen gemacht, das irgendwann nicht mehr ertragen und den Korn ausgepackt. So geht es jede Nacht bis morgens um 8. Wenn sie verkatert auf dem Boden erwacht, benommen und macht, ihr Sohn in der Tür steht, gut morgen mein Schatz. Wie er tut, was er kann, nur scheinbar ist das nicht genug. Er hat ein Poster von Tupac an der Wand und manchmal starrt er stundenlang an. Er ballt seine Faust und die kleinen Finger zittern. Wie er tut, was er kann, nur scheinbar ist das nicht genug. Er hat ein Poster von Tupac an der Wand und manchmal starrt er stundenlang an. Dann bildet er sich ein, das wäre ein Spiegel, dessen Stimme ihn ruft. Wie er tut, was er kann, nur scheinbar ist das nicht genug. Er hat ein Poster von Tupac an der Wand und manchmal starrt er stundenlang an. Er ballt seine Faust und die kleinen Finger zittern. Wie er tut, was er kann, nur scheinbar ist das nicht genug. Er hat ein Poster von Tupac an der Wand und manchmal starrt er stundenlang an. Dann bildet er sich ein, das wäre ein Spiegel, dessen Stimme. Wie er tut, was er kann, nur scheinbar ist das nicht genug. Er hat ein Poster von Tupac an der Wand und manchmal starrt er stundenlang an. Er ballt seine Faust und die kleinen Finger zittern vor Wut.